Denn Sie erinnern sich, am Samstag erst hatten die Karlsruher Richter den deutsch-deutschen Wahlvertrag in wesentlichen Teilen als verfassungswidrig abqualifiziert. Und nun drängt die Zeit. Wie gesagt, am 2. Dezember soll ja schließlich gewählt werden. Die heutigen Reaktionen in Bonn auf das Karlsruher Urteil fasst für Sie Dieter Kopp zusammen. Zwei Tage nach dem Karlsruher Richterspruch zum Wahlvertrag mit der DDR ist der Parteienstreit entbrannt, welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind. In den Vordergrund der Auseinandersetzungen rückt dabei die Frage, ob es beim Wahltermin 2. Dezember bleiben kann. Die Koalition aus Union und Freien Demokraten steuert unbeirrt auf den 2. Dezember zu. Die Sozialdemokraten sind wesentlich zögerlicher. Die Grünen lehnen diesen Termin kategorisch ab. Der federführende Bundesinnenminister Schäuble brachte heute eine Initiative auf den Weg mit dem Ziel, das Bundeswahlgesetz entsprechend dem Verfassungsgerichtsurteil zu ändern. Der Vorentwurf wurde den Partei- und Fraktionsvorsitzenden zugestellt. Schäubles Sprecher Bachmeier dazu vor der Bonner Bundespressekonferenz. Das Bundeswahlgesetz soll in zweierlei Punkten geändert werden. Einmal soll die Sperrklausel festgelegt werden auf zwei Teilgebiete. Das eine Teilgebiet ist die Bundesrepublik plus 8 Wahlkreise in Berlin, das ist jetziges Berlin-West. Und das zweite Teilgebiet sind die jetzigen Länder der DDR plus 5 Wahlkreise von Berlin, entsprechend dem jetzigen Berlin-Ost. Und die zweite Regelung, die vorgesehen ist, das ist die Einführung oder die Zulassung von Listenvereinigungen für Parteien und für politische Vereinigungen mit Sitz in der DDR. Die Vorlage müsste, wenn sie noch fristgerecht zum Erfolg führen soll, am Donnerstag von den Koalitionsfraktionen eingebracht werden. Zur Zustimmung reicht die Koalitionsmehrheit, aber, so der Sprecher des Bundesinnenministeriums, sein Minister stelle natürlich auf eine möglichst breite parlamentarische Mehrheit ab. Daran ist inzwischen zu zweifeln. In der SPD nämlich mehren sich die Stimmen, die den Zeitdruck kritisieren, unter dem die Verabschiedung steht. Ich sehe nicht, wie in dieser Woche ein neues Gesetz zustande kommen soll, formulierte es beispielsweise der Vorsitzende des Bundestagsinnenausschusses Bernrath, SPD. Die SPD werde sehr besonnen an ein neues Gesetz herangehen, fügte er im Deutschlandfunk hinzu. Darüber nachdenken müsse man, warum der 2. Dezember als Wahltermin gehalten werden solle. Die Grünen haben sich schon auf einen späteren Wahltermin festgelegt. Das neue Wahlgesetz im Schnellverfahren zu verabschieden, sei nicht hinnehmbar, sagte ihr Abgeordneter Häfner vor der Presse in Bonn. Er, wie auch Vorstandssprecher Ströbele, ließen durchblicken, dass sie einen erneuten Gang nach Karlsruhe gegebenenfalls nicht scheuen werden. Die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, abgekürzt KSZE, kam heute in New York zusammen, um einer für das vereinte Deutschland wichtigen Vertragsunterzeichnung den würdigen Rahmen zu geben. Die Außenminister der 4 Siegermächte des Zweiten Weltkriegs bekundeten im Namen ihrer Staaten, dass ihre Sonderrechte über Deutschland nun bald der Vergangenheit angehören. Siegfried Löffler mit den Einzelheiten. Zum ersten Mal tagt die Europäische Sicherheitskonferenz, die KSZE, in den USA. Der Auftakt zu dem zweitägigen Treffen der Außenminister der 35 Teilnehmerstaaten hätte nicht besser sein können. Übereinstimmung und Harmonie in allen grundsätzlichen Fragen, Komplimente an östliche und westliche Adressen. Das hat es in der knapp 18-jährigen Geschichte einer Konferenz, die ursprünglich von Brezhnev als Mittel zur Festigung des sowjetischen Einflusses in Mitteleuropa gedacht war und von den Staaten westlicher Demokratie mit Erfolg zugunsten der Menschenrechte und der menschlichen Kontakte umfunktioniert wurde, in diesem Ausmaß noch nie gegeben. So sind am Ende des ersten Konferenztages alle zufrieden. Zum einen der amerikanische Präsident George Bush, der in seiner Begrüßungsansprache die enge Verbundenheit der USA mit Europa unterstrich und seine Genugtuung darüber äußerte, dass die Teilung unseres Kontinents überwunden ist. Zum anderen der sowjetische Außenminister Eduard Schewardnadze, seinem Bonner Kollegen Hans-Dietrich Genscher für die Würdigung des großen Beitrags Michail Gorbatschows zur Befriedung Europas und zur Zusammenführung der deutschen Nation. Alle deutschen Konferenzteilnehmer, auch die aus der bisherigen DDR, deren Hammer- und Zirkelfahne nun auch in New York eingerollt wird, empfanden Genugtuung darüber, dass die Botschaft, die Außenminister Genscher überzeugend übermittelte, angekommen war. Ein 80-Millionen-Volk, das in 45 schweren Jahren der Teilung die Lehren aus der Vergangenheit gezogen hat, hat keinen größeren Wunsch als den, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen. Am Vorabend eines historischen Datums deutscher und europäischer Geschichte, wie es Genscher formulierte, fällt es schwer, noch von Ost und West zu sprechen, weil es diese politische Unterscheidung in Europa Gott sei Dank nicht mehr gibt. Präsident Bush fand die Zustimmung aller, als er seine Genugtuung darüber ausdrückte, dass nunmehr ehemalige politische Gefangene, wie zum Beispiel der tschechoslowakische Staatspräsident Havel, hohe Regierungsverantwortung tragen, dass Kooperation die frühere Konfrontation ersetzt hat. Hauptaufgabe des New Yorker KSZE-Außenministertreffens ist es, eine für Ende November in Paris geplante KSZE-Gipfelkonferenz vorzubereiten, die den Entspannungsprozess stabilisieren und weiter vertiefen soll, die aus dem früheren Ost-West-Forum eine Institution zugunsten eines breiten politischen Dialogs in Gesamteuropa machen soll. Zwingende Voraussetzung ist, daran ließ Bush keinen Zweifel, die baldige Einigung auf ein Abkommen über die Reduzierung der konventionellen Rüstung bei den Wiener Expertenverhandlungen. Nach der in New York festzustellenden Harmonie scheint es nur noch eine Formsache zu sein. Die noch bestehenden Probleme sind jedenfalls zu lösen. Bereits der erste Tag des Außenministertreffens brachte zwei positive Ergebnisse. Die volle Souveränität für Deutschland als Folge der in einer knapp fünfminütigen Zeremonie erfolgten Unterzeichnung des offiziellen Verzichts der vier ehemaligen Besatzungsmächte auf ihre Rechte für Berlin und Gesamtdeutschland und die klare Aussage von Präsident Bush, dass die Amerikaner ein Gästezimmer in dem von Gorbatschow seit Jahren propagierten Europäischen Haus bewohnen werden. Ebenfalls in New York findet zurzeit die 45. Generaldebatte der Vereinten Nationen statt. Eine Generalversammlung, die unter zwei Vorzeichen steht. Dem Ende des jahrzehntelangen Ost-West-Konfliktes, aber auch unter dem Zeichen der Golfkrise. Und genau zu diesem Thema sprach heute US-Präsident George Bush vor der UN-Vollversammlung. Für uns hat Giselher Sorge die Rede registriert. Bushs Rede vor der UNO-Generalversammlung enthielt überraschende Elemente. Von den militärischen Optionen war keine Rede. Dafür drückte der amerikanische Präsident seine Überzeugung aus, dass noch immer Platz für eine friedliche Lösung des Golfkonfliktes sei. George Bush. Wir suchen keine nationalen Vorteile, versicherte Bush. Amerikanische Truppen würden daher auch keinen Tag länger als nötig in Saudi-Arabien bleiben. Dorthin sind sie nur auf den dringenden Wunsch Saudi-Arabiens entsandt worden. Alle in der UNO hoffen, dass im Golf keine militärische Gewaltanwendung nötig ist. Wir wollen alle eine friedliche und eine diplomatische Lösung. Allerdings stellte Bush dazu klar, dass die Völkergemeinschaft mit den Vereinigten Staaten einig sei, dass die Annexion Kuwaits durch den Irak nicht andauern könne. Doch Bushs Rede besaß auch diplomatische Ansätze, die an die Rede des französischen Präsidenten anknüpften. Bush erklärte, dass es genügend Gelegenheiten für den Irak gäbe, Kuwait zu verlassen, was dann beispielsweise auch ein Vorankommen bei den alten Streitfragen über Land, Öl und Geld in der Golfregion einschließe, ebenso eine Klärung des Konfliktes der Israelis und Araber schon so lange entzweie. Ohne Zweifel besaß Bushs UNO-Rede zum Golf einen sehr diplomatischen Grundton, der Mitterrands Mehrpunkteplan zwar nicht direkt, aber doch allgemein Rechnung trug. Doch die Hauptaufgabe sei es jetzt, meinte Bush, der Welt zu zeigen, dass sich Aggression nicht auszahle. Dies sei auch das erste Mal, dass die Vereinten Nationen nach 1945 eine neue Rolle spielen könnten, so wie wir sie erwünschten, sagte Bush, eine neue Weltordnung könne entstehen. Wir sprechen nicht mehr so sehr von der Macht der Völker, sondern von der Macht des Einzelnen, sagte Bush. Wir wollen die Macht der freien Wahl und des Erfolges, das alles sei eine neue und andere Welt. We're not talking about the power of nations, but the power of individuals. The power to choose, the power to risk, the power to succeed. This is a new and different world. Bush zeigte sich im Einklang mit dem, was die Vereinten Nationen bisher in der Golfkrise bewegt und beschlossen haben. Das war nicht immer so. Doch jetzt deutete der amerikanische Präsident an, dass auch der UNO-Kurs mit dem der USA zu vereinbaren ist. Eine neue Verbindung UNO-USA wird darin erkennbar. Bush unterstrich die Bedeutung der historischen Stunde, dass nach dem Ende des Kalten Krieges auch in Europa ein neuer Anfang mit der Vereinigung der beiden deutschen Staaten stattfinde. In zwei Tagen, so sagte Bush, könne sich die Welt davon überzeugen, wie in Berlin der Kalte Krieg begraben würde. Two days from now, the world will be watching when the Cold War is formally buried in Berlin. In der Golfregion selbst formieren sich unterdessen auf beiden Seiten einer noch imaginären Frontlinie die potenziellen Gegner. Der militärische Aufmarsch geht weiter, aber die Diplomatie arbeitet ebenfalls auf Hochtouren. Iraks Diktator Saddam Hussein zum Beispiel versucht offensichtlich weiterhin einzelne Länder aus der Anti-Irak-Front herauszulösen. Heute etwa sorgten Meldungen für Verwirrung, die Franzosen seien dabei, separate Verhandlungen mit dem Irak aufzunehmen. Marcel Pott aus Amman. Der irakische Präsident Saddam Hussein hat beschlossen, 9 französische Geiseln freizulassen. Die Entscheidung des irakischen Herrschers, von der staatlichen Nachrichtenagentur INA als humanitäre Geste bezeichnet, folgt seinem Ruf nach einem Dialog zur Lösung der Golfkrise und der überwiegend positiven Bewertung der Friedensvorschläge des französischen Präsidenten François Mitterrand. Diplomaten in Bagdad haben die Äußerungen Saddams als Versuch interpretiert, Frankreich aus der anti-irakischen Front der westlichen Länder herauszulösen. Deshalb beeilte sich ein Sprecher des Élysée-Palastes zu dementieren, dass Paris mit Bagdad separate Verhandlungen führe. Die Freilassung der 9 französischen Geiseln, von denen einige arabischer Abstammung sind, ist nach Ansicht politischer Beobachter ein taktischer Schachzug von Saddam Hussein, der in den erwähnten Rahmen hineinpasst. Saddam sucht offenbar im westlichen Lager nach einem Gesprächspartner von Gewicht, mit dessen Hilfe er herausfinden will, ob und wenn, welche Garantien er für den Bestand seines Regimes erhalten kann, falls er sich tatsächlich aus Kuwait zurückziehen sollte. Obwohl der irakische Herrscher nach einem baldigen Dialog ruft, schließt er gleichzeitig einen Rückzug aus dem Emirat aus und betont, Verhandlungen könnten nicht stattfinden, solange Ungläubige, gemeint sind die westlichen Truppen, in Saudi-Arabien stationiert seien. Frankreich indes hatte gefordert, der Irak müsse zuerst versprechen, Kuwait aufzugeben und alle Geiseln freigeben. Dann wäre der erste Schritt für eine Regelung der Golfkrise getan, auf welche die Behandlung der anderen Probleme im Nahen Osten, einschließlich der Palästina-Frage, folgen würde. Unterdessen hat Jordanien seine Straßen für den Transitverkehr von Lastwagen gesperrt, die Saudi-Arabien oder andere Golfstaaten anfahren wollen. Dies ist das jüngste Zeichen für die Verschlechterung innerarabischer Beziehungen. Saudi-Arabien, verärgert über die relativ pro-irakische Haltung Ammans, hatte zuvor sämtliche Öllieferungen an Jordanien eingestellt, eine große Anzahl von jordanischen Diplomaten ausgewiesen und seinerseits jordanische LKWs daran gehindert, über saudisches Gebiet Güter an den Golf zu transportieren. Zurück zu einem deutsch-deutschen Thema. Und das hat, wie so oft in diesen Tagen, mit Geld zu tun. Und zwar mit Steuergeldern, die aber schon ausbezahlt worden sind. Es geht um rund 850 Millionen Mark, die noch in diesem Jahr von der Bundesrepublik an die DDR überwiesen worden sind. Und zwar unter dem Titel Transitpauschale. Und nun wird gerätselt, wo diese nicht gerade bescheidene Summe abgeblieben ist. In den Kontobüchern jedenfalls lässt sie sich nicht finden. Weitere Einzelheiten und wer diese Geschichte an die Öffentlichkeit gebracht hat, erfahren Sie von Wolfgang Nette in Ostberlin. Den Stein des Anstoßes hatte Heinrich Windelen, ehedem selbst Bundesminister für innerdeutsche Fragen, ins Wasser geworfen. In der Dresdner Morgenpost beklagte der CDU-Politiker heute, dass 730 Millionen D-Mark aus der Bonner Transitpauschale spurlos verschwunden seien. Der noch amtierende, aber auch der künftige Haushaltsausschuss des Parlaments befassten sich mit dem Skandal. Wörtlich zitiert die Zeitung den Ex-Minister, verantwortlich dafür ist die Korruption, teilweise die Begünstigung alter Bonzen, aber auch das völlig unübersichtliche Rechnungswesen in der DDR. Ende des Zitats. In der gegenwärtigen High-Noon-Situation, 12:05 vor dem Ende der DDR, war heute in den Regierungsstuben kein kompetenter Politiker mehr zu finden, der Licht in das Dunkel dieser ominösen Geschichte gebracht hätte. Der CDU-Bundesparteitag in Hamburg hatte Minister zuhauf an die Alster gelockt. In Bonner wie Berliner Ministerien muss zudem die Zahl von Fachkennern außerordentlich gering sein. Niemand wusste genau zu bestätigen, wie konkret oder wie detailliert die Vereinbarungen zwischen beiden Regierungen über die Verwendung der Transitpauschalengelder ausgefallen sind. Ist man in Bonn auf mittlerer Referentenebene der Ansicht, dass die 1980 vereinbarte höhere Zahlung der Transitpauschale sehr wohl zur Verbesserung der Verkehrsverbindungen zwischen Berlin und dem Bundesgebiet vorgesehen gewesen sei, so erhält man im Ostberliner Verkehrsministerium eine ganz andere Auskunft. 60 der 860 Millionen D-Mark seien tatsächlich wie vereinbart und vertragsgemäß festgehalten für Bauarbeiten an Grenzübergangsstellen oder Autobahnstrecken verwandt worden. Der Löwenanteil hingegen in den allgemeinen DDR-Staatshaushalt geflossen. Wobei festzustellen ist, dass die Bonner Überweisung verabredungsgemäß am 31. März dieses Jahres der Regierung de Maizière zur Verfügung gestellt wurde. Im vergangenen Spätherbst, so wollen Insider wissen, seien Regierungskreise in Bonn der Meinung gewesen, dass die ursprünglich noch mit der SED-Administration vereinbarte Zahlung absolut sinnvoll sei, selbst wenn, streng buchhalterisch gesehen, durch den Beginn der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion mit Stichtag 1. Juli eigentlich nur 430 Millionen D-Mark zu entrichten gewesen wären. Fazit, noch ist der zweckbindende Vertragsparagraf nicht einsehbar. Noch ist nicht bewiesen, dass eine demokratisch legitimierte Regierung sich der Begünstigung alter SED-Bonzen schuldig gemacht hat. Noch wäre zu hoffen, dass die 800 Millionen nicht minder sinnvoll ausgegeben wurden. Und noch hoffen wir, dass der Haushaltsausschuss den genauen Verbleib der Millionen aufklären kann. An der deutsch-polnischen Grenze herrscht in diesen Tagen kurz vor dem Stichdatum 2. Oktober 24 Uhr reges Treiben. Denn in Scharen strömen noch DDR-Bürger in das östliche Nachbarland, um einzukaufen, billig einzukaufen. Keine Alu-Chips mehr, die harte D-Mark macht die DDR-Kunden jetzt zu Königen. Aber auch den polnischen Verkäufern ist's recht, denn anders als mit den eigenen einkommensschwachen Landsleuten floriert durch diesen Einkaufstourismus der Umsatz. Ein Binnenmarkt zwischen Szczecin und Zgorzelec, den es ab 3. Oktober aber dann wohl nicht mehr in diesem Umfang geben wird. Da nämlich brauchen alle Deutschen ein Visum, wenn sie nach Polen fahren wollen. Also auch die ehemaligen DDR-Bürger. Oder vielleicht doch nicht? Aus Warschau, Reinhold Vetter. Seit Tagen befassen sich die Redaktionen der hiesigen Zeitungen mit dem Ansturm von DDR-Bürgern in den polnischen Grenzgebieten. Reporter berichten immer wieder über die Kaufwut der Menschen aus allen Teilen der DDR und über das große Geschäft der polnischen Händler. Groß herausgestellt wurde der gemeinsame Appell der Oberbürgermeister von Görlitz und Zgorzelec an die Außenminister Skubiszewski und Genscher, zumindest im Grenzbereich auf die Visumspflicht zu verzichten. Anhand der Kommentare zeigt sich, dass die Einführung der Visumspflicht für Bürger aus dem jetzigen Gebiet der DDR mehr und mehr umstritten ist. Die polnische Regierung hatte ja mit dieser Maßnahme auf die Ausdehnung der Visumspflicht für polnische Bürger auf ganz Deutschland reagiert. So hieß es schon am Mittwoch vergangener Woche in der Regierungszeitung Rzeczpospolita, mit der Vereinigung Deutschlands werde für polnische Bürger das letzte Tor für freie Reisen in den Westen verriegelt. Trotzdem müsse man überlegen, ob Polen nicht als Geste des guten Willens die Visumspflicht für Westeuropäer insgesamt abschaffen solle. Wenn man möglichst viele Manager und westliches Kapital ins Land locken wolle, sei die Visumspflicht ein Hindernis und ein Nachteil Polens gegenüber der Tschechoslowakei und Ungarn mit den dort herrschenden unkomplizierten Einreiseformalitäten. Ein Redakteur der Gazeta Wyborcza schrieb, ich zitiere, es scheint mir, dass die Einkaufsbesuche der Deutschen eine große Chance für die verwahrlosten Grenzgebiete darstellen. Dank dieser Besuche würden die Kriegsruinen in den Zentren einiger Städte bald nicht mehr spuken. Und für die gesamte polnische Wirtschaft wäre die langfristig anhaltende Vergrößerung der Kundschaft ein wichtiger Impuls. Noch dazu einer Kundschaft, die in harter Währung zahlt. Für derartige Gewinne lohnt es sich, auf das Prinzip der Gegenseitigkeit im internationalen Verkehr zu verzichten. In der heutigen Ausgabe der Sozialdemokratischen Tribuna wird gefordert, Polen solle sich jetzt nicht mit großen Parolen, sondern mit einem Angebot der Öffnung in Handel, Wirtschaft und Verkehr an den Westen wenden. Und diesem Ziel sollten rechtliche und Zollvorschriften untergeordnet sein. Das gelte auch für die Visumspflicht. Wörtlich heißt es in der Tribuna, warum sollen wir fürchten, dass die Deutschen unseren Lebensmittelmarkt leer kaufen, wenn gleichzeitig unserer Landwirtschaft eine Überproduktion droht? Warum sollen wir fürchten, dass Jugoslawen unsere Bekleidungsgeschäfte leer machen, wenn gleichzeitig die Arbeitslosigkeit in der Textilstadt Lodz besonders hoch ist? Diese Zeitungsstimmen korrespondieren mit ähnlichen Überlegungen in der polnischen Regierung und speziell im Außenministerium. Bislang allerdings gibt es noch keine offizielle Initiative Warschaus in Bonn, etwa in Bezug auf den kleinen Grenzverkehr zwischen Görlitz und Zgorzelec bzw. Frankfurt an der Oder und Słubice. Bis zum 3. Oktober wäre aus Bonn sicher auch keine offizielle Reaktion zu erwarten. Aber danach sicher bald. Zu einem ganz anderen Thema. In den USA steht Beobachtern zufolge ein zähes Ringen bevor, das sich die Regierung unter George Bush und der Kongress liefern könnten. Am Wochenende hatten sich Unterhändler beider Seiten auf ein Kompromisspaket geeinigt, wie das Defizit im US-Haushalt gestopft werden soll. Die Zeit dafür, dies wird immer deutlicher, drängt. Weshalb das so ist und wie das erwähnte Kompromisspaket aussieht, dazu mehr von Joachim Lenz aus Washington. Angesichts eines seit Monaten sich abzeichnenden Wachstumseinbruchs in der amerikanischen Wirtschaft fällt es Washington besonders schwer, gerade jetzt den jahrelangen Haushaltsschlendrian, das üppige Leben auf weltweiten Pump anzugehen, zumal die Krise am Golf zusätzliche Risiken für die amerikanische Entwicklung aufwirft. Aber andererseits sind schmerzliche Schnitte jetzt unumgänglich, um langfristig den US-Staatshaushalt und die US-Wirtschaft zu sanieren. Die bitterste Medizin haben, wie zu erwarten war, die Beteiligten sich für später aufgehoben. 500 Milliarden Einsparungen innerhalb der nächsten 5 Haushaltsjahre wurden vereinbart, doch nur 40 Milliarden Dollar davon betreffen das Jahr 1. Das Konsolidierungspaket besteht aus Steuererhöhungen einerseits und Ausgabenkürzungen andererseits. Unter anderem wird die Benzinsteuer in 2 Stufen verdoppelt auf künftig 19 Cent pro Gallone. Damit wird auch künftig der amerikanische Autofahrer den billigsten Sprit aller Industrienationen verbrauchen dürfen. Amerikas Großverdiener dürfen künftig steuermindernde Ausgaben nur verringert geltend machen, was einer Erhöhung ihrer Einkommensteuer um einen Punkt entspricht, ohne dass der Einkommensteuerhöchstsatz angetastet wurde. Amerikas Alte und Behinderte, die Sozialleistungen in Anspruch nehmen, müssen künftig einen höheren Eigenanteil bestreiten. Die Sozialversicherungsbeiträge werden angehoben. Sündiges Leben wird teurer insofern, als Wein, Spirituosen, Bier und Zigaretten höher besteuert werden. Amerikas Reiche werden für kostspielige Lebensgewohnheiten zur Kasse gebeten. Wer ein Auto kauft, muss auf dessen Kaufpreis, der $30,000 übersteigt, eine 10%ige Luxussteuer entrichten. Das trifft möglicherweise deutsche Nobelmarken wie BMW, Daimler-Benz und Porsche bei ihren US-Exporten. Schmuck und Pelzwaren, die über $5,000 kosten, werden ebenso behandelt. Das gleiche gilt für Luxusjachten, die mehr als $100,000 kosten. Auch hier greift eine 10%ige Luxussteuer. Amerikas Farmer müssen sich mit Subventionskürzungen in Höhe von $13 Milliarden vertraut machen. Studenten wird die Ausbildungsförderung reduziert. Ausscheidende Bundesangestellte erhalten keine Überbrückungsabfindungen mehr. Der Anspruch auf Arbeitslosenunterstützung wird erst 2 Wochen später fällig. Und nicht zuletzt, Amerikas Militär soll in den kommenden 3 Jahren mit $67 Milliarden weniger auskommen als bislang geplant. Auch hier soll der Hauptspareffekt erst danach eintreten. Die Haushaltsunterhändler haben aber noch nicht gewagt, ihn in Zahlen zu fassen. Dieses Steuerpaket gilt als für amerikanische Verhältnisse ausgesprochen schmerzlich. Das Echo aus dem Kongress ist entsprechend verheerend. Schließlich wird im November gewählt. Von einem fiskalischen Yalta und von einer Straßenkarte stracks in die Rezession ist bei George Bushs republikanischen Parteifreunden die Rede. Die von Bush angestrebte Senkung der Kapitalertragssteuer war angesichts eines Haushaltspakets, das vor allem für Amerikas geringe und mittlere Einkommen schmerzlich wird, nicht durchsetzbar. Steuererleichterungen für die Ölindustrie und für den Mittelstand sollen aber gegen die Rezession helfen. Das Absurde an diesen Sparbeschlüssen ist freilich, dass das Weiße Haus gestern die Eckdaten für die Haushaltsentwicklung der nächsten Jahre revidieren musste. Allein für 1991 wird demnach das staatliche Defizit um mehr als 60 Milliarden höher sein, als noch im Juli vom Weißen Haus verkündet worden war. Den gestern beschlossenen Einsparungen von $40 Milliarden stehen folglich unerwartete staatliche Mehrausgaben und staatliche Mindereinnahmen gegenüber, die den vermeintlichen Einsparungseffekt weit übertreffen. Die Vorschau auf das US-Haushaltsdefizit der Jahre 92 und 93 sieht ähnlich düster aus. Kein Zweifel, Amerikas Tendenz, bei seinen Freunden im Ausland nach Beiträgen zum Erhalt des American Way of Life nachzusuchen, wird auch künftig stark entwickelt sein. 23 Uhr und 46 Minuten. Wie immer um diese Zeit unsere Tageszusammenfassung vom Aktienmarkt in New York. Und auch heute wartet schon Walter Pfeffle auf der anderen Seite des Atlantik auf unsere schon traditionelle Frage nach dem Handel und Wandel an der Börse. Was also, Herr Pfeffle, gibt's Neues von der Wall Street? Ja, guten Abend. Heute gab es in Wall Street die längst überfällige Erholung. Und zwar bei sehr lebhaftem Geschäft. Das Wall Street Barometer Dow Jones, das 30 Standardwerte erfasst, kletterte um 63,36 Punkte auf den Stand von 25,15,84. Und insgesamt fielen auf jede im Kurs fallende Aktie 3 Kursgewinner. Beobachter schrieben die Rallye hauptsächlich technischen Gründen zu, denn die Börse war einfach von Besseverkäufen überlastet. Es gab aber auch positive Entwicklungen, vor allem der eben erwähnte Budgetakkord und der scharfe Rückgang des Ölpreises, den Beobachter wiederum mit Entspannungssignalen am Persischen Golf erklärten. Berichten zufolge hat Saddam Hussein mit den Franzosen Kontakte aufgenommen und Präsident Bush klang heute in seiner Rede vor der UNO etwas versöhnlicher. Paris hat dies bereits dementiert. Der Ölpreis fiel um $2,42 auf $37,09 das Barrel und das belebte den inflationsempfindlichen Rentenmarkt. Die langfristige Regierungsanleihe stieg kräftig im Kurs an, sodass sich die Rendite auf 8,83% zurückbildete. Am Devisenmarkt drückte der gestern erzielte Budgetakkord in Washington auf den Dollar, weil der Handel davon ausgeht, dass die US-Zinsen fallen werden. Im New Yorker Späthandel fiel der Dollar um einen Pfennig auf 1,5573. Am Edelmetallmarkt verunsicherte die guten Nachrichten, wie das meistens üblich ist. Gold stürzte um knapp $16 auf $386,60 die Feinunze und Silber fiel 12 Cent auf $4,71. Und das wär's von der Wall Street. Schönen Dank nach New York, Walter Pfeffle war alles. Bevor wir nun zum letzten Programmpunkt für heute kommen, meine Damen und Herren, möchte ich mich schon von Ihnen verabschieden. Mein Name ist Robert Bark. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend oder je nachdem eine gute Nacht. Und nun zum Abschluss der Blick auf die Presse von morgen früh zusammengestellt. Hat sie Franz Heinrich Lequin aus unserer Nachrichtenredaktion. Zu den Wahlen auf dem Vereinigungsparteitag der Union bemerkt die Hannoversche Allgemeine Zeitung, fast 18 Jahre schon führt Helmut Kohl die CDU. Nie war seine Position unangefochtener, nicht weil er sich wie Michail Gorbatschow mit immer neuen Vollmachten ausstatten ließ, sondern weil er unbeirrt seine Politik verfolgt hat und jetzt eine reiche Ernte einfährt, innen- und außenpolitisch. So geschlossen schart sich die Partei um ihren Vorsitzenden, dass hinter vorgehaltener Hand bereits wieder das Schlagwort von der Kanzlerpartei getuschelt wird. Doch wer wie Kohl auch alle Tiefen des Politikerdaseins durchmessen hat, wird jetzt kaum die Bodenhaftung verlieren. Die Kölnische Zeitung äußert sich wie folgt. Dass der Parteitag zu einem Fest für den Vorsitzenden werden würde, das hatte zuvor bereits festgestanden. Helmut Kohl steht auf dem Gipfel seines politischen Lebens. Die Partei, die er 17 Jahre lang führt, hat sich in nie erkannter Einmut um ihn geschart. Angesichts seines politischen Erfolgs sind inhaltliche Diskussionen im Vorfeld der Bundestagswahl gar nicht erst begonnen worden. Das Programm, mit dem die CDU in den Kampf um die Wählerstimmen zwischen Rhein und Oder zieht, heißt einfach und präzise Kohl. Zum selben Thema die Nürnberger Nachrichten. Kohls Rechnung ist wieder einmal aufgegangen. Er hat immer den einfachen Weg zur Einheit der Union propagiert und die Partei ist ihn mit ihm gegangen. Sie hat sich unter dem mächtigen Schatten des Bonner Riesen vereinigt. Genauer gesagt, die Wessis haben die Ossis schlicht vereinnahmt. Die Probleme der deutschen Einheit sind in der CDU einfach unter den Teppich gekehrt worden. So deutet sich auch der Wahlkampf an. Kohl hat klargemacht, dass er nicht zimperlich sein will. Dabei ist seine Devise klar. Hier spricht der Kanzler der Einheit. Die Rheinzeitung aus Koblenz schreibt zur unmittelbar bevorstehenden Vereinigung Deutschlands: Jetzt liegen echte Probleme vor der innerdeutschen Haustür, gehen jeden an, auch diejenigen, deren Lebenslinie zwischen Sylt und Ibiza verläuft. Plötzlich braucht man wieder Mut, auch zum Risiko. Natürlich werden es die Deutschen gemeinsam schaffen. In 5 Jahren wird die Umwandlung der völlig kaputten DDR... USA als Vorreiter, Wirtschaftssorgen, die momentan ein wenig verflogen sind, der Kampf ums Öl und Saddam Husseins Versuch, die arabische Welt gegen die Industrienationen des Westens zu mobilisieren. 2 Monate Golfkrise also aus Amman, Ulrich Tilgner. In der arabischen Welt mehren sich die Hoffnungen, dass es doch noch zu einer friedlichen Lösung der Kuwait-Krise kommt. Die Bereitschaft des irakischen Präsidenten Saddam Hussein, mit dem Westen zu verhandeln und die Ankündigung von US-Präsident George Bush, die Besetzung Kuwaits mit diplomatischen Bemühungen zu beenden, haben zu einer großen Erleichterung geführt. Noch am Wochenende hatten die Menschen mit dem Ausbruch eines Krieges für die kommenden Wochen gerechnet. Jetzt herrscht die Meinung vor, die Beruhigung der vergangenen Tage könne genutzt werden, um doch noch einen Kompromiss zu finden. Die vergangenen 2 Monate haben die Situation in der gesamten Region vollständig verändert. Der Aufmarsch der US-Truppen in Saudi-Arabien hat zu einer antiwestlichen Stimmung in der gesamten arabischen Welt geführt. Muslimische Fundamentalisten, Nationalisten und Linke, die Jahrzehnte zerstritten waren, haben sich erstmals zusammengeschlossen, um gegen eine neue Kolonialisierung der Region zu kämpfen. Denn als solche empfindet die Mehrheit der Araber die Stationierung ausländischer Truppen in Saudi-Arabien. Die Besetzung Kuwaits durch die irakischen Truppen ist in den Hintergrund getreten. In Saddam Hussein wird der starke Mann gesehen, der die gedemütigte arabische Welt gegen die westliche Herausforderung anführt. Hussein hat mit seinen religiösen Appellen zum Heiligen Krieg erfolgreich an die Gefühle der Menschen appelliert. Gleichzeitig hat Irak Vorbereitungen getroffen, im Falle des Ausbruchs von Kämpfen den Krieg auf die gesamte Region auszudehnen. Die Strategie Bagdads ist deutlich, die Schwelle des Krieges soll so weit heraufgesetzt werden, dass die USA letztlich von einem militärischen Konflikt abgeschreckt werden. Aber die Eskalation der Drohungen führt bei den Menschen auch zu einer gewissen Ernüchterung. Anfang August, in den ersten Tagen nach der Besetzung Kuwaits, glaubten diese Menschen, ein Krieg werde auf die saudi-arabische Wüste beschränkt bleiben. Heute herrscht die Gewissheit vor, dass die gesamte Region am Abgrund steht. So mehren sich von Tag zu Tag die Stimmen, die eine Kompromisslösung anstreben. Und damit mehrt sich auch die Kritik an Saddam Husseins Unnachgiebigkeit, seine Truppen aus Kuwait zurückzuziehen. Diese neue Haltung wird von Berichten aus dem besetzten Scheichtum verstärkt. Hatten die Menschen Nachrichten von Vergewaltigungen und Verwüstungen durch irakische Soldaten im August noch als anti-irakische Propaganda des Westens abgetan, so wurden sie inzwischen durch zurückkehrende Bekannte oder gar Familienangehörige eines Besseren belehrt. Damit zeichnet sich eine gewisse Entsolidarisierung mit dem irakischen Präsidenten ab. Eine Chance, dass Saddam Hussein letztlich zum Einlenken gezwungen wird, weil er seinen Rückhalt unter den arabischen Massen verliert. Deutschland feiert seine Einheit. Vor dem Reichstag in Berlin soll kurz vor Mitternacht das Geläut der Freiheitsglocke aus dem Schöneberger Rathaus übertragen werden. Anschließend wird die staatliche Einheit Deutschlands mit dem Hissen der Bundesflagge vollzogen. Im Schauspielhaus der Stadt hatte am Abend auf Einladung der DDR-Regierung und der Volkskammer ein Festakt stattgefunden, der die letzte protokollarische Amtshandlung der scheidenden DDR-Regierung darstellte. Ministerpräsident de Maizière unterstrich in seiner Ansprache, mit der Einheit werde Wirklichkeit, was für die meisten bisher nur ein Traum war, dass nämlich die selbstverständliche Zusammengehörigkeit wieder gelebt werden könne. Dem Festakt war die Schlusstagung der Volkskammer vorangegangen. Parlamentspräsidentin Bergmann-Pohl stellte fest, es sei der Auftrag erfüllt, die Einheit Deutschlands in freier Selbstbestimmung zu vollenden. In der Freude dürften aber die existenziellen Sorgen der Menschen nicht vergessen werden. Auch die Nationale Volksarmee beendete heute ihre Existenz mit dem Abzug der letzten Ehrenwache vor dem Mahnmal des Faschismus und Militarismus in Ost-Berlin. Im Schöneberger Rathaus verabschiedeten sich die drei westalliierten Stadtkommandanten, denen der regierende Bürgermeister von Berlin, Momper, den Dank der Stadt für ihren Schutz aussprach. Bundespräsident von Weizsäcker rief die Bürger der Bundesrepublik zur Solidarität mit den Landsleuten aus der beitretenden DDR auf. Im ersten deutschen Fernsehen dankte er zugleich den DDR-Bürgern für ihren Mut, den sie bei ihrer friedlichen Revolution bewiesen hätten. Auch Bundeskanzler Kohl hatte in einer über Rundfunk und Fernsehen verbreiteten Ansprache die Deutschen zu Solidarität und gegenseitigem Verständnis aufgerufen. Es stehe zwar eine schwierige Zeit bevor, jedoch seien die wirtschaftlichen Probleme in überschaubarer Zeit zu lösen, betonte Kohl. Im Laufe des Tages hatten Staatsoberhäupter und Politiker aus aller Welt den Deutschen zur Herstellung der staatlichen Einheit gratuliert. Der sowjetische Staatschef Gorbatschow unterstrich in einer Note, die Vereinigung sei zu einem Symbol geworden und er hoffe, dass sie auch zur Festlegung einer globalen Friedensordnung beitragen werde. Glückwünsche kamen auch von US-Präsident Bush und allen Partnerländern der Europäischen Gemeinschaft. In Berlin kam es am Rande der Feiern der deutschen Einheit vereinzelt zu Krawallen. Dabei wurden im Stadtbezirk Kreuzberg Polizisten von Demonstranten mit Molotow-Cocktails und Steinen beworfen, teilte die Polizei am Abend mit. Ein Beamter sei durch einen Messerstich verletzt worden. Im Ostteil der Stadt waren nach Augenzeugenberichten mehrere hundert, vorwiegend jugendliche Personen, vom Schauspielhaus, wo der Beitrittsfestakt stattfand, zum Reichstag gezogen. Auch dabei kam es vereinzelt zu Auseinandersetzungen. Gegen die deutsche Vereinigung demonstrierten am Abend in der Göttinger Innenstadt etwa 1000 sogenannte Autonome, die zum Teil vermummten, randalierten und warfen Scheiben ein. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Das neue Wahlgesetz kann voraussichtlich am Freitag im Bundestag verabschiedet werden. Die SPD-Bundestagsfraktion stimmte zu, den Gesetzentwurf in erster Lesung schon am Donnerstag bei der ersten Sitzung des gesamtdeutschen Parlaments im Berliner Reichstag zu beraten. Die zweite und dritte Lesung könnte dann am Tag darauf in Bonn stattfinden. Dagegen will die Fraktion der Grünen bei der ersten Lesung am Donnerstag einen eigenen Gesetzentwurf vorlegen, der den völligen Verzicht auf eine Sperrklausel bei den gesamtdeutschen Wahlen im Dezember vorsieht. Mit einem klaren politischen Führungsanspruch für das geeinte Deutschland der 90er Jahre geht die vereinigte CDU in die bevorstehenden Wahlkämpfe. Zum Abschluss des Parteitags in Hamburg rief der Parteivorsitzende Bundeskanzler Kohl die etwa 1000 Delegierten auf, bei den Wahlen mit ganzer Kraft um jede Stimme zu kämpfen. Die Delegierten verabschiedeten ein Wahlmanifest mit dem Titel »Ja zu Deutschland, Ja zur Zukunft«. Darin betonte die CDU den Willen, eine ökologische und soziale Marktwirtschaft in ganz Deutschland zu verwirklichen. Die Bundesregierung räumt Gastarbeitern und Studenten aus Polen bis auf Weiteres die visafreie Einreise nach Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen ein. Wie das Innenministerium in Bonn heute mitteilte, dürfen Grenzgänger in diese Regionen ohne Visa einreisen, wenn sie eine Bescheinigung des Arbeitgebers vorlegen. Gleiches gelte für polnische Arbeitnehmer und deren Familien mit Wohnsitz in diesen ehemaligen DDR-Gebieten. Diese Bestimmungen seien, wie es hieß, bis zu einer endgültigen Regelung mit Polen in Kraft. Für Einwohner polnischer Grenzgemeinden, die an den deutschen Einigungsfeierlichkeiten teilnehmen wollen, soll morgen und am Donnerstag eine großzügige Abfertigung stattfinden. Litauen und die Sowjetunion haben sich in Moskau auf die Aufnahme formeller Verhandlungen über den künftigen Weg der Ostseerepublik in die Unabhängigkeit verständigt. Sie sind mitten in der Menschenmenge am Brandenburger Tor. Wie sieht's dort aus? Nein, das ist natürlich ein irrsinniger Betrieb. Das flutet hin und her. Zehntausende sind jetzt auf dieser Bummelmeile unter den Linden Brandenburger Tor an Straße des 17. Juni unterwegs. Und Historisches ist da wenig gefragt. Das einzige Historische vielleicht, das man fragt, das sind die alten Fahnen, aber die möglichst dann auch gegen D-Mark und eingeholzt. Ja, und ansonsten ein solches Fest, was ist es ohne Essen? Das ist natürlich gar nicht, und ohne Trinken, das sind die großen Renner. Überall sind ja Stände, überall ist also richtig was los. Und auf den alten historischen Figuren unter den Linden an der Oper, da turnen die jungen Leute herum. Das beliebteste Fotomotiv in diesen Stunden ist auf der Straße unter den Linden ganz sicherlich das Denkmal des alten Fritzes. Da fotografiert man sich mit Vorliebe. Ja, und es gibt natürlich auch, es war ja schon in den Nachrichten zu hören, die ersten Auseinandersetzungen mit der Polizei an der Lindenstraße, unter den Linden und Ecke Friedrichstraße. Da standen die großen Polizeiwagen schon mit Blaulicht und da gab es eine Auseinandersetzung schon mit Steinen, die da flogen, aber noch ist es ruhig. Allerdings, man spürt jetzt, ich bin jetzt auf dem Weg hier eher zum Reichstag, man spürt doch, dass die Unruhe bei Polizei und Staatsschutz sichtbar stärker wird. Irgendwo sind ja noch junge Leute schon durch die große Absperrung durchgebrochen und sind hier in die Nähe des Podiums, auf dem nachher die Ehrengäste stehen gekommen. Das macht den Staatsschutz nervös. Aber bis jetzt noch Ruhe, wenn auch, glaube ich, hinter dem Reichstag, wo die Polizei ihr Lager hat, das muss man schon Lager nennen, und auch der Bundesgrenzschutz, übrigens zum ersten Mal in Berlin der Bundesgrenzschutz mit seinen Fahrzeugen aufgefahren ist, da macht man sich jetzt bereit zum Einsatz. Kein Wunder, es geht auf die berühmte Stunde 0 Uhr zu und da weiß man, da wollen die einen feiern, aber andere, sicherlich eine kleinere Gruppe, die will ein bisschen Randale machen. Also das ist die Situation, viel und große Feier auf den Straßen, auf der Straße unter den Linden, aber auch schon ein bisschen Unruhe hier über das, was man weiß, was auch kommt. Das war es erstmal. Ich gebe jetzt, glaube ich, zurück zu Christian Boos. Der müsste mich jetzt hören und müsste sich melden. Um 22 Uhr war Schichtwechsel bei einem der größten Berliner Elektrobetriebe, dem EAW in Treptow. Relais und andere Bauelemente werden hier gefertigt. Vor den Volkskammerwahlen im März warb Graf Lambsdorff hier für D-Mark und Marktwirtschaft. Er hatte schnell den Beifall auf seiner Seite. Heute sind von 6.600 Arbeitskräften die Hälfte auf Kurzarbeit, davon 800 auf 0 Stunden Kurzarbeit. Die Auftragslage wird gemäßigt optimistisch beurteilt für die nächsten 3 Monate. Ob danach die osteuropäischen Staaten, die hier Großabnehmer sind, noch Devisen haben, keiner weiß es. Die Talsohle steht uns noch bevor, heißt es in der Chefetage. Was erwarten die Arbeiter von der Einheit? Naja, dass unsere Arbeitsplätze erhalten werden. Dass irgendwie was passiert, dass wir hier bleiben können, weiter arbeiten können. Aber wie und was, das steht immer noch in den Sternen, da wissen wir nichts. Aber wir müssen abwarten. Glauben Sie, dass die Einheit die Sicherheit Ihrer Arbeitsplätze befördern wird? Nee, glaube ich nicht so. Also ich bin da sehr skeptisch, muss ich ehrlich sagen. Weil erstmal ist hier gar nicht absehbar, was aus der Bude überhaupt wird, ob die sich noch halten kann überhaupt oder so. Und dann, wenn man hier erstmal raus ist, weiß ich, wie das weitergeht. Gibt es denn trotzdem Freude zum heutigen Tag? Oh ja, nicht ungetrübte, sagen wir so. Heute an Ihrem Arbeitsplatz, kommt da Freude über die deutsche Einheit auf? Nee, Freude nicht unbedingt. Aber ich brauche gerne Trauer, sagen wir so, ja. Wie ist denn die Stimmung? Für mich ist das normaler Arbeitstag. Heute auf jeden Fall, naja. Glauben Sie denn, dass die deutsche Einheit mehr Sicherheit für Ihre Arbeitsplätze bringt? Auf keinen Fall. Warum sind Sie so skeptisch? Sagt ja, es gibt mehr Hilfen, es gibt Rechtssicherheit, die westdeutschen Unternehmer würden dann mehr investieren in der DDR. Ja, das wurde schon vor einem halben Jahr versprochen, ich habe davon nicht gemerkt. Und es war nicht absehbar, ob da überhaupt irgendwas zu merken ist, ja. Also ich glaube nicht so richtig dran. Konsumentenland werden wir werden. Werden Sie trotzdem feiern, wenn Sie mit der Arbeit zu Ende sind? Nö, ich feier nicht. Ich kann nicht feiern. Ich habe keinen Grund zu feiern. Gibt es denn Hoffnung, dass es mit den Arbeitsplätzen bergauf geht, sicherer wird hier in Ihrem Werk mit der Einheit? Ja, dazu kann ich noch nichts genau sagen. Jeder erzählt natürlich was anderes. Dass es nicht mehr so sicher ist, da weiß man auch nicht so genau. Was glauben Sie denn? Na, lange wird der Betrieb nicht machen. Auf keinen Fall. Zumindest bei uns. Und dann? Wie geht's für Sie dann weiter? Tja, neu suchen. Und Sie meinen, da werden Sie was finden? Na, ich bin jung genug, ich hoffe doch. Also Sie gehen mit Optimismus in die Einheit? Ja, auf jeden Fall. Anders kann man es ja nicht machen. Und wie wird gefeiert? Na, feucht. Ziemlich feucht. Wie ist denn die Stimmung heute am Arbeitsplatz? Dufte. Arbeitsplatz, ne, was soll er sein? Ist gut. Gut. Was erhoffen Sie sich denn in Hinblick auf Ihren Arbeitsplatz durch die deutsche Einheit? Abwarten. Was Sie mit los? Wird es besser werden? Hoffen wir. Wird es sicherer werden, der Arbeitsplatz? Ja, hoffen wir. Sicher erstmal nicht. Wir müssen durch das Tal durch. Aber es wird schon werden. Freuen Sie sich denn auf die Einheit? Aber immer. Manche Arbeiter hoffen auf eine neue Arbeitsstelle nach der Einheit hier im Elektroapparatewerk Treptow. Zukunftsangst, Karriere ist machbar, heißt es auf einem Plakat neben der Pförtnerloge, mit dem ein westdeutsches Finanzberatungsunternehmen für Jobs wirbt. Unterschrift unter dem Plakat, wer zuerst kommt, den belohnt das Leben. Widersprüchliches aus Berlin-Treptow, ich gebe zurück nach Köln. Ja, das war Christian Boos mit dem Übertragungswagen in Berlin unterwegs, zuletzt in Berlin-Treptow. Er hat Stimmen und Stimmungen eingefangen. Und zuvor hörten Sie eine Reportage von Lutz Krieger auf dem Weg zwischen Brandenburger Tor und Platz der Republik vor dem Reichstag. Mal nach Berlin hier einige Zahlen. Mehrere hunderttausend Menschen feierten in dieser Nacht in Berlin die Einigung Deutschlands. Die Zahl von 1 Million Menschen wird sicherlich erreicht oder überschritten, gab ein Polizeisprecher soeben bekannt. Trotz der großen Menschenmengen gab es in Berlin bis kurz vor Mitternacht, also bis zur Stunde, nur kleine Zwischenfälle. Wir haben eben in Berlin darüber berichtet. Und nun auch mal eine Meldung aus Bonn. Schließlich ist Bonn noch die Hauptstadt, immerhin noch für 50 Minuten. Die Bundeshauptstadt Bonn feiert das Ende der Teilung in Deutschland. Unter dem Motto Willkommen Deutschland gab es am Abend auf dem überfüllten Bonner Marktplatz Unterhaltsames, Nachdenkliches und Informatives. Dabei haben wir ganz bewusst einen stark europäischen Akzent gesetzt, sagte die stellvertretende Sprecherin der Stadt in Bonn, Monika Brücker. Punkt 0 Uhr sollte mit 40.000 Wunderkerzen auf dem Marktplatz und einem Höhenfeuerwerk die Einheit begrüßt werden und damit dann auch das Ende der Hauptstadt Bonn. Ja, Dieter Jepsen-Vögel, vor wenigen Augenblicken sind die ersten Prominenten hier an der Nordseite des Reichstages eingetroffen. Der erste, den ich jedenfalls gesehen habe, war der Bundeskanzler, der hier mit frenetischen Helmut-Helmut-Rufen begrüßt worden ist. Es folgte dann Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher, auch für ihn ganz großer Beifall. Dann Ministerpräsident Lothar de Maizière. Er erhielt einen eher freundlich zurückhaltenden Applaus, der dann wieder aufbrandete, als Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth eintraf. Es wurde Rita, Rita von der Volksmenge skandiert. Vielleicht sollte ich ganz kurz das Bild schildern, das sich jetzt hier auf dem Platz der Republik bietet. Die Menschenmenge wird immer größer. Ich muss sagen, ich kann mich nicht erinnern, eine solche Menschenmenge jemals gesehen haben. Die Menschen strömen noch herbei. Sie kommen vom Brandenburger Tor herüber, bepackt mit schwarz-rot-goldenen Fahnen. Eine Menschenmenge, die sich im Übrigen unglaublich diszipliniert verhält. Es werden hin und wieder Leuchtkörper abgeschossen, aber es ist doch sehr, sehr ruhig hier. Ein freundliches Bild, das ich Ihnen noch übermitteln möchte. Ich sah eben eine Gruppe.